Vornehmlich wurde versucht, um sich selbst schadlos zu halten, sie nach Madagaskar, Britisch-Guayana, Rhodesien und andere überseeische Gebiete auszuführen. Übrig blieben jedoch nur ein paar kleine Kolonien in Mexiko und der Dominikanischen Republik. Da der größte Teil der Flüchtigen jüdischer Herkunft war, gab der schwedische Außenminister Sandler die beschwichtigende Erklärung ab, dass deren Einlass die öffentliche Meinung im Land negativ beeinflussen könnte, und er fand dabei die Unterstützung der mosaischen Gemeinde in Stockholm, die mit ihren als minderwertig angesehenen Glaubensgenossen aus dem Osten nichts zu tun haben wollte. Etwas von einem Verlangen nach Gerechtigkeit aber bahnte sich in der Bevölkerung an. Es war noch keine definierte Stellungnahme, bloß der Ansatz zu einem allgemeinen Mitgefühl. Einzelne Gewerkschaften, die der Metallarbeiter, Landarbeiter, Waldarbeiter, Kommunalarbeiter und Typografen, setzten sich für effektive Hilfeleistungen ein, während zwischen Repräsentanten des Reichstags und des Geschäftswesens und innerhalb der nationalistischen Gruppierungen Äußerungen zu hören waren über die Gefahr der Verjudung. So zog die Verfolgung, die in der besetzten Tschechoslowakei sogleich zielbewusste Formen annahm, ihre Spuren in das nordische Königreich, das sich einen Namen gemacht hatte für seine freiheitliche und fortschrittliche Haltung. Eine breit ausgetragene Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit fand nicht statt. Allzu stark war schon die Abschirmung gegenüber der Katastrophe von Seiten der Regierung und dominierenden Parteien geworden. Nur die kommunistische Presse und ein paar liberale Zeitungen nahmen sich machtlos des unüberschaubaren Problems an. Am 15. März hatte sich der totale Bankrott der westlichen Welt erwiesen. Zwar war es kein Bankrott durch Aktienverluste, die Tätigkeit an den Börsen, vor allem auf den Metallmärkten, verlief lebhaft, sondern die Auflösung des letzten Scheins moralischer Werte. Nicht einmal mehr ein Versuch wurde unternommen, die Ehrlosigkeit zu vertuschen. Nach Verlautbarungen der Diplomatie hätte eine Anteilnahme am Geschick der Vertriebenen nur die Panik gefördert. Einzig darum ging es, sich selbst zu erhalten. Der Schrei des Entsetzens, der über Europa lag, wurde erstickt. Mit dem schmelzenden Schnee, dem beginnenden Frühling, umfing uns alle die Herrschaft des Todes. Wie die Westmächte dem Verderben der Tschechoslowakei beiwohnten, so sahen sie wenige Tage darauf dem Untergang der Spanischen Republik zu. Nicht nur beigetragen hatten sie zur Zerschlagung der beiden Demokratien, es war ihr eigenes Werk. Dass sie dem Faschismus Vorschub geleistet hatten, assistiert von den neutralen Regierungen, verschwiegen sie. Auch als berichtet wurde über die Schrecken, das Grauen in den eroberten Ländern, hielten die Staatsmänner fest am Bild einer Normalität. Kein Grund bestehe, hieß es, sich einzumischen in die Angelegenheiten anderer Nationen. Meldungen über Folter und Verschleppung wurden als Märchen bezeichnet. Uns war es verwehrt, über die Geschehnisse zu sprechen. Von der Schweiz bis hinauf nach Skandinavien wurde jeder Fremde, der es wagte, sich seinen falschen Gastgebern mit eigener Meinung bemerkbar zu machen, in Haft gesetzt oder hinausgeworfen. Jede Äußerung, die politisch aufgefasst werden konnte, kam einer Selbstverurteilung gleich. Vorgehalten wurde uns, wie ungemein begünstigt wir waren. Jede Regung der Kritik hatten wir durch Dankbarkeit zu ersetzen. Wir hatten kein Recht, dem schwedischen Staat die restriktiven Maßnahmen vorzuwerfen, waren wir doch selber durch die Maschen seiner Gesetze geschlüpft. Noch wollten wir in unserem Hiersein einen Übergangszustand sehen. Wir lernten die Sprache, fügten uns ein ins Arbeitsleben, verwiesen den Gedanken, dass wir hier je Fuß fassen könnten. Und wie sollte es auch möglich sein, sagte ich zu Bischof, in diesem Land, das uns bei jeder Gelegenheit wissen ließ, wie unwillkommen wir hier waren, eine Zugehörigkeit zu empfinden. Sie sah mich verwundert an, sagte, dass dies belanglos sei, da wir doch nur darauf warteten, anderweitig eingesetzt zu werden. Sie könnte keine Anklage gegen Schweden finden, sagte sie, denn dieses Land handle in Übereinstimmung mit einem uns seit langem bekannten System, das seine Grundlagen beim geringsten Ansatz zu einem Entgegenkommen gefährde. Schweden, sagte sie, sei für sie ein kleines Stück einer Welt, die sich gerade durch die Ausschaltung des proletarischen Internationalismus behaupte. Zurzeit können wir uns hier nur in unseren Zellen verschanzen, sagte sie, auf lange Sicht aber steht uns die größere Stärke zu. Denn während wir mit allen Kontinenten verbunden sind, ist der Westen in sich zerrissen. Nichts anderes spricht aus der Selbstsucht als die Furcht vorm Zerfall. Was ist schon dieses Protzen der Europa, sagte sie, gegenüber den riesigen, noch unverbrauchten Teilen der Erde, aus denen einmal eine Gewalt aufwachsen wird, unter der das, was für uns schäbige Gegenwart ist, in Vergessenheit gerät. Und wenn uns der Zustand des Ausharrens in Beklemmung versetzte, so hätten wir zu bedenken, was den Sowjetstaat erwarte. Alles ziele jetzt darauf ab, ihn zu vernichten. Selbst das Ungeheuerliche, das mit den Menschen in den vom Faschismus besetzten Ländern geschehe, könne sie nicht erschüttern. Seit langem habe sie teilgenommen an dieser Entwicklung, die ihren Höhepunkt noch längst nicht erreicht hatte. Abgelegen scheint Schweden, ist aber verkittet mit dem übrigen Westen, sagte sie. Und so, wie die Vorgänge in einem Land übergreifen auf die Ereignisse und Entscheidungen in den anderen Ländern, so ist das Geschick der Völker ein einziges, untrennbares. Die Folterungen und Morde gehören in eine universelle Ordnung. Es ist uns nicht möglich, das Los eines einzelnen Menschen daraus hervorzuheben. Ich wüsste nicht einmal, ob ich mitleiden könnte mit diesem oder jenem, von dessen Qualen ich erfahre. So umfassend ist der gemeinsame Schmerz. Nur im Ganzen, sagte sie, können die Untaten angegriffen werden. Nur im Ganzen sind sie zu beheben. Und dann, bei dem unerträglich Erscheinenden, das getragen werden müsse, gäbe es doch die kleinen, unscheinbaren Handlungen, die auch dem Dasein in diesem Land, das alles tut, um uns zu entwürdigen, etwas Zweckvolles verliehen. Sie meinte damit die Stunden, da sie für die Rote Hilfe mit der Sammelbüchse zu den Baustellen ging. Dies konnte ihr nicht als politische Tätigkeit vorgeworfen werden. Die Arbeiterparteien selbst trugen diese Organisation, und wenn sie agitierte, so geschah es unauffällig, indem sie an Spanien, an die Hingerichteten in Deutschland erinnerte. Die Arbeiter, die ihr vom spärlichen Lohn einen Beitrag gaben, kannten sie, nannten sie mit freundlichem Spott Schullehrerin, weil sie ihnen während der kurzen Rast Unterricht erteilte über die Geschichte des Faschismus in einer Form, die von einem Spitzel nicht als Propaganda aufgefasst werden konnte, sachlich, vermischt mit Anekdoten, die den Zuhörern leicht wiedererkennbare Alltäglichkeiten nahebrachten. Sonst leistete sie Dienste als Aufwartefrau für 80 Öre die Stunde, wusch Fußböden sogar im Außenministerium, staubte dort Schreibtische ab, auf denen wichtige Papiere herumlagen, bis das Versehen der Arbeitsvermittlung entdeckt und sie umgehend entlassen und privaten Häusern zum Fegen und Schrubben übergeben wurde. Als sie mir von diesem Vorfall berichtete, hob sie hervor, was sie schon am Auftreten der Polizeischwester bemerkt hatte und was sich neben aller Rücksichtslosigkeit, die ihr zuteil geworden war, als eine Art Unschuld des Wesens darstellte. Sie gerate dabei in den Konflikt, sagte sie, der dadurch entstehe, dass sie ihre Widersacher einerseits geprägt von ihrer Erziehung sehe, andererseits als Handlanger der Herrschenden verabscheue. Immer suche sie bei den Domestiken und Lakaien nach Anzeichen, aus denen etwas vom Bewusstsein ihrer Unterdrückung hervorgehe. Und oft habe sie sich dabei ertappt, dass sie sich noch angesichts dessen, der ihr eben den gröbsten Schimpf zukommen ließ, fragte, wie er zu gewinnen sei. In welchem anderen Land Europas, sagte Bischof lachend, wäre es möglich gewesen, einen aus dem Gefängnis entlassenen politischen Flüchtling Zimmer im Außenministerium säubern zu lassen, dazu noch Räumlichkeiten, in denen die Regale mit Büchern in russischer Sprache, unter anderem Lenins sämtliche Werke, gefüllt waren. Und sie glaubte nicht, dass es sich dabei um eine Finte gehandelt habe, um sie beim Spionieren greifen zu können. Vielmehr müsse dies, sagte sie, mit einer grundsätzlichen Arglosigkeit zusammenhängen, mit einer Unbegabtheit fürs Ränkeschmieden, woraus sich vielleicht einmal, ergänzt durch die vielseitige Hilfsbereitschaft von Genossen, ein Bild dieses Landes herstellen lasse, das jenem Niederdrückenden aus der Zeit des Anfangs widerspreche. Schon als ich sie zum ersten Mal traf, im Ausländerbüro der Sozialbehörde auf dem Riddarholm, wo die Emigranten mit ängstlichen Blicken geduckter Haltung anzukommen pflegten, hatte sie sich gleich in einer Freimütigkeit gezeigt, die zu besagen schien, dass ihr die Scherereien mit dem Ausfüllen von Papieren, dem Abstempeln von Dokumenten nichts anhaben konnten. Es war, als sei sie fast mit Neugier, mit einem gewissen Vergnügen in die lange hölzerne Baracke getreten, die sich unterhalb eines Palasts aus der schwedischen Großmachtsepoche befand und mit diesem durch einen Laufgang verbunden war. Der Schuppen mit dem engen, muffigen Warteraum, den Schaltern, an denen wir abgefertigt wurden, glich den schnell zusammengezimmerten Bauten, wie wir sie von Grenzstationen und Sammellagern her kannten, und entsprach vom verschmierten Löschpapier bis zum Kanonenofen der Ärmlichkeit und dem Provisorium unseres Lebenszustands. Die imponierenden Gebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit ihren edlen Fassaden, ihren Terrassen und Rundtürmen, die rings um die Kirche des Gustav Vasa die Insel säumten, hoben den für die Unbeheimateten bestimmten Baustil besonders hervor. Dies war das Zeitalter der Verschläge, in denen man zusammengepfercht wurde, um auf Listen eingetragen und weitergeschickt zu werden, zur Abspeisung, zum Notquartier, zur Internierung oder Liquidation. Und hoch über uns lagen die Fenster offen fürs Licht, das widerstrahlend von den Wassern des Mälaren in die kunstvoll ausgemalten Räume fiel, in denen die Sparres, Bondes und Wrangels, die Rosenhanes, Hessensteins, Stenbocks und Ochsenstirnas einst ihren Sitz hatten. »Es könne uns trösten«, sagte Bischof, »dass früher hier nur Ziegen um ein Kloster der Graumönche grasten.« Und sie bemerkte dies mit einem Blick auf den Zug der erbärmlichen Gestalten, der von der Munkbro heranrückte. Neben ihr hatte ich Lindner wiedererkannt, die in La Brevière als Pflegerin tätig gewesen war, in diesem Gespensterheim im Wald von Compiègne. Sie holte sich, wie auch ich, der ich nun meine Staatsbürgerschaft verloren hatte, ihren Fremdenpass ab. Bischof wohnte bei ihr am Hägerstenweg in Aspuden, einem südlichen Vorort, wo zahlreiche Ausländer billige Unterkunft gefunden hatten. Das Zimmer mit Küchennische kostete sie zusammen 56 Kronen im Monat. Auch Lindner, ehemals Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands und des Roten Studentenbunds, deren Vater 33 in der Gefangenschaft verschwunden und deren Mann im April 38 am Ebro gefallen war, säuberte Wohnungen stundenweise. Erst als wir die Baracke verlassen hatten, begannen wir miteinander zu sprechen. Dass wir beim Wiedersehen zwischen den Unbekannten nur einen kurzen Gruß austauschten und uns mit einem Wink darüber verständigten, draußen aufeinander zu warten, war jedem von uns zur Regel geworden. Lindner und Bischof waren vorausgegangen. Ich sah sie am Ende des Wegs zum Kai, Kontoristen aus den Ämtern, die in den Herrenhäusern der Insel eingerichtet waren, saßen auf den Bänken und Steinstufen am Wasser. Die Mittagssonne wärmte. Viele nahmen ihren mitgebrachten Imbiss ein. Auch Hafenarbeiter verbrachten ihre Ruhepause hier neben den Frachten, die in den Melardampfern verstaut werden sollten. Vom Platz aus, auf dem wir uns wie zufällig nebeneinander niederließen, sahen wir an der gegenüberliegenden Seite des Fjords die lange südliche Uferstraße die von der Schleuse bis zur Westerbrücke verlief. Die gelblichen und ockerfarbenen Häuser des alten Stadtteils schoben sich ineinander verschachtelt die Anhöhe empor, die Treppenkluften, Gassen und Vorhöfe lagen in tiefem Schatten, ein Wald von Schornsteinen wuchs aus den glänzenden Dächern auf, überragt von einem schlossähnlichen Bau mit hohem Eckturm. Weiter rechts, an schroffen Felswänden, zogen sich Werkstätten, niedrige rote Holzhäuser, Magazine und Industrieanlagen hin. Ein paar Güterwagen standen am Uferweg, langsam rollte, runde Dampfwolken ausstoßend, eine kleine Lokomotive herbei, von den Kränen wurden Sand, Kiesel, Platten gotländischen Steins aus den Schleppkähnen gehoben und zu Haufen geladen. Die fremden Pässe, die wir erhalten hatten, gewährten den Frauen Broterwerb als Hausangestellte, mir die Tätigkeit als Metallarbeiter, nach jeweils 3 Monaten bei erneuter Überprüfung unseres Benehmens konnte ihre Verlängerung beantragt werden. Die Tschechoslowakei, Spanien waren gefallen. Auf das Memelland, Danzig, Polen richteten sich die deutschen Ansprüche. Und wir saßen in der Märzsonne, die Müdigkeit nach dem um 4 Uhr morgens begonnenen Arbeitstag verflüchtigte sich, auch die Taubheit in den Ohren verging, der weite, helle Ausblick über das Wasser beruhigte uns, unsere Angehörigen waren tot oder verschollen, uns aber umfing etwas wie Geborgenheit. Bei dieser ersten Zusammenkunft hatte Bischof gesagt, es müsse ein Zeugnis unserer Schwäche sein, wenn wir meinten, hier nichts anderes finden zu können als eine Handvoll Gesinnungsgefährten. Wir hätten uns darum zu bemühen, mehr aus den Gegebenheiten herauszuholen. Anfangs habe sie auch nur zweideutige Ereignisse gesehen. Es sei ihr vorgekommen, als würde hier immer etwas hinter Kulissen verschoben. Ich wusste nie, sagte sie, ob Gaunereien vorbereitet wurden oder ein harmloses Umräumen stattfand. Dann dachte ich mir, das Schummrige könne nur mit meiner Unkenntnis des Lands und dessen Sitten und Gebräuchen zusammenhängen. Vielleicht konnten wir überhaupt nur noch Menschen vertrauen, mit denen wir im gemeinsamen Kampf standen. Doch die Geräusche vom Hafen und von der Bootswerft weit drüben am Polsund, die friedlichen Betätigungen ringsum, ließen es uns unmöglich erscheinen, dass jemand hier Böses gegen uns im Schild führen könnte. Die Behörden, die Amtsstuben waren überall die gleichen. Sie wollten uns zwar zu ihren Hörigen machen, unendlich weitläufiger und uns vertraut aber, war die Welt der Arbeit. Doch gerade das Friedfertige, die Gelassenheit in dem Bild, das sich uns darbot, musste uns an das Schwere und Gefahrvolle denken lassen, das mit unserem Dasein verbunden war. Wie konnte, fragten wir uns, der Tag in solcher Ungestörtheit ablaufen, bei der Heimtücke, die sich über Europa hergemacht hatte? Und wir konnten uns diese Gutgläubigkeit nur damit erklären, dass die Dimensionen des Schreckens zu groß waren, um noch erfasst werden zu können. Und eben in dem Unvermögen des Menschen, sich seine eigene Auslöschung vorzustellen, fand der Faschismus seine Voraussetzung. In kleinem Kreis konnte jeder Einzelne sich Notwehr vorstellen. Doch was hinter dem Missbehagen über die andrängende Deformierung lag, war schon nicht mehr greifbar. Unmittelbar an den alltäglichen Ansatz zur Auflehnung schlossen sich die ersten undurchdringlichen Bastionen. Und von dort aus, immer mehr abgesichert, zogen sich die Verzweigungen der Infamie hin. Wie sollte der Einzelne an seiner Werkbank, seinem Verkaufsstand, etwas ahnen von der Mordlust derer, die aus den gewöhnlichen Ordnungen hervorgegangen waren? Wie sollte er, gefangen genommen von seinen Sorgen, etwas begreifen von den Wahngebilden, die von den Despoten ausgedacht wurden? So sickerte unaufhörlich aus dem Bereich der Verworfenheit und Gewinnsucht das Gift ein in jede Gruppe, Interessengemeinschaft und Organisation, löste die Bindungen, die gegenseitigen Beziehungen auf, untergrub die Integrität der Vertrauensleute Und so erfolgreich konnte der Prozess verlaufen, weil das Feld dafür seit Jahrzehnten gedüngt worden war. Ein schöner, klarer Tag Ende März, mit Möwen überm Wasser, 30 Jahre nach dem Ende des Kriegs unserer Väter, 30 Jahre der fehlgeschlagenen Bemühungen um eine Veränderung der Gesellschaft, und wir saßen auf der Ufermauer, unterschieden uns nicht von den Leichtgläubigen, den Betrogenen ringsum, gleich unzähligen andern hatten wir mit geringen Handreichungen versucht, die Lage zu verbessern, waren, wie alle anderen, gescheitert. Auch die letzten Träger einer Verteidigung, auf die wir noch Hoffnung gesetzt hatten, die Arbeitenden in Frankreich, waren bezwungen worden. Lindner berichtete von den Tagen in Paris Ende November, Anfang Dezember, als der ausgebrochene Generalstreik zerschlagen worden war. Sie beschirmte die Augen vor dem starken Licht, als sie heraufbeschwor, was sie gesehen hatte, die unter den Salven flüchtenden zersprengten Haufen, die niedersausenden Knüppel, die Verwundeten und Toten auf dem Pflaster, die Überwältigten, die in die Polizeiwagen geworfen wurden, die zerfetzten roten Fahnen, die frohlockenden Rubriken der Zeitungen. Den Gedanken der Volksfront gab es nicht mehr. Das Recht auf Streik gab es nicht mehr. Das Versammlungsrecht war aufgelöst worden. Der Zorn konnte sich nicht mehr erheben. Nur noch ein Zittern, ein ohnmächtiges Stöhnen war übrig geblieben. Bischof hatte den Arm um Lindners Schulter gelegt. Die Bestien, sagte sie, werden nicht siegen. Die beiden abgehackten Köpfe lagen auf zerknülltem, grau-weißem, blutfleckigem Tuch. Kissen unter das Laken geschoben, gaben den Häuptern Halt. Wären nicht die rohen Schnittflächen an den Hälsen, das wässrig ausgeronnene Blut zu sehen gewesen, so hätte der Eindruck eines im Bett nebeneinander liegenden, vom Tod überraschten Paars entstehen können. Mit Schwarz und Weiß und einem geringen Zusatz von bräunlichen und rötlichen Tönen war das Bild gemalt. Das Antlitz der Frau war dem Mann zugewandt. Ihr Mund war leicht geöffnet, zwischen den umschatteten Lidern glänzte ein Punkt vom Augenweiß. Eigentümlich nackt ragte das Ohr aus dem zur Guillotinierung kurzgeschnittenen Haar hervor. Das Gesicht des Manns, mit dem Anflug eines Barts um die eingefallenen Wangen, war noch vom Entsetzen geprägt. Die tief in den Höhlen liegenden gebrochenen Augen standen offen, auch der Mund war aufgesperrt, die klaffenden Lippen, die Zähne, die Zunge schienen noch den letzten Schrei zu tragen. Ihn mussten sie zum Fallbeil geschleppt haben, die Frau hatte vorher aufgegeben. Es wäre vermessen gewesen, die Erloschenheit auf ihrem Gesicht mit einem Frieden zu vergleichen. Denn wie hätte, auch nach dem Eintreten der endgültigen Ruhe, der Gedanke des Friedens mit ihrer Existenz verbunden werden können? Und doch enthielten ihre Züge, fahl beleuchtet auf Schläfe, Jochbein, Nase und Kinn, etwas Weiches. Ihr Kopf lag da wie eine überreife, abgefallene Frucht. Der Mann war herausgerissen worden aus seinem Dasein. Die Kinnmuskeln, die scharf vorgewölbte Nase und die zerbuchtete Kontur des kahlen Schädels drückten noch eine Anspannung von Energie aus. War die Frau völlig entmachtet, so hatte er sich, solange ein Atemzug in ihm war, gewaltsam zur Wehr gesetzt. Das Bild hing an der Seitenwand eines kleinen Nebenraums im Nationalmuseum. Durch das Fenster fiel der Blick über den Strom auf das Schloss und die breite Auffahrtsstraße zum Obelisk. Der Verkehr flutete hin und her auf der Skepsbrücke. Bei der Wendung zurück zu der kleinen Leinwand wurde die Qual, die dort gebannt lag, noch eindringlicher. So war ich Jericho wieder nahegetreten. An diesem Sonntag, in den ersten Tagen des Mai, ein halbes Jahr nach meiner Ankunft in Stockholm, stieg, überwältigend Paris in mir auf. Wieder folgte ich Jericho in das Hospital Beaujon, in der Vorstadt Oroul, in die Salpêtrière, in die Morgue, wohin es ihn zum Studium des Definitiven getrieben hatte. Die Faszination, die der Tod auf ihn ausgeübt hatte, entsprach seinem Trieb, sich mit dem Augenblick zu konfrontieren, an dem alles zu Ende ist. Ich begann zu verstehen, warum er nach diesem Gegenpol zu seiner Aktivität verlangte. Er stellte dabei sein Verlangen nach Wahrheit auf die Probe. Vor dem Schlusspunkt, dem Unabänderlichen, hatte sein Werk standzuhalten. Beim Anblick der Toten verwitterte in ihm jeder Rest von Eitelkeit und Selbsttäuschung. Ich war auf dem schmalen Weg unter der Ufermauer zwischen dem Pont Saint-Michel und dem Petit Pont entlang gegangen. Dort, wo sich der viereckige Bau der Morgue überm Kai neben einer steilen, vom Deich aufsteigenden Treppe befunden hatte, erhob sich nun am Quai du Marché Neuf der große Palast der Polizeipräfektur. Zu Jerichos Zeit lag der Petit Pont noch zwischen hohen Befestigungsmauern, und von der Brücke, die auf Gewölben aus großen Steinquadern ruhte, führte ein Torgang hinein in das Gedränge hoher, schmaler Häuser, die von der Kathedrale überragt wurden. In einem seiner sonderbarsten Stiche hatte Merillon die alte Leichenhalle, das ehemalige Schlachthaus am Markt, festgehalten. Auch ihn hatte dieses Gebäude angezogen, weil sich in dessen kaltem Innern der schreckliche Gegensatz darbot zur Zivilisation, mit der die Stadt prahlte. Das Geviert, an dessen vorderm Rand das Totenhaus lag, hatte er aus seiner Umgebung herausgehoben und als eine in sich geschlossene Welt dargestellt. Aus den beiden Schornsteinen des Leichenhauses quoll schwarzer Rauch, als würden drinnen in den Öfen Lumpen, feuchte Kleider, vielleicht auch verweste Körperteile, Leiber verbrannt. Ein Streifen der Sehnen war an der unteren Kante des Blatts sichtbar. Eines der langen, flachen Wäschereiboote lag an der Uferfeste verteut. Frauen lehnten sich über die Reling, spülten und wrangen Tücher aus, unterm schrägen Bretterdach waren Hemden und Laken zum Trocknen aufgehängt. Der Kahn, mit einer Leiter längs der Bordwand und mit Stecken und Seilen auf dem Verdeck, füllte die ganze Breite des Ufersaums aus. Drinnen wurde gearbeitet, unbekümmert um die Geschehnisse, die unmittelbar darüber stattfanden. Links, hinter dem Schiff, an der Ecke des Kaisockels, stiegen Stufen aus dem Wasser empor. Von hier aus bahnte sich die Szene der Totenbergung an, mit ihren Bewegungen und Gesten ineinandergreifend, hinweisend auf ihren weiteren Verlauf nach oben. Aus dem Fluss, in dem die Frauen die Wäsche wuschen, war der Ertrunkene gezogen worden, der nun rücklings in den Armen der beiden Träger lag. Eine Frau, dürr, mit langem Gewand, aufgelöstem Haar, in der Verzweiflung so weit zurückgebogen, dass ihr Rücken fast einen rechten Winkel bildete. Die Hände vors Gesicht geschlagen, stand vor der Gruppe. Ein Kind hinter ihr, gleich einem kleinen, kahlgefegten Baum. Der Konstabler mit Degen und Dreispitz wies den Weg an von der steinernen Böschung hinweg über das Ausflussrohr einer Kloake zur Treppe in der Mitte der Mauer. Ein paar andere, die Stufen hinuntereilende Frauen, wurden von einem Wachtposten zurückgehalten. Links die hell beleuchtete Mauerfläche, an der der Tote, dessen Hände über den Boden schleiften, vorbeigetragen wurde. Rechts, auf dem gedrungenen Unterbau, das Schauhaus mit tiefliegenden, zur Hälfte von vorstoßenden dicken Luken verdeckten Fenstern. Abgewinkelt zog sich eine Regengosse von der Dachrinne hinab zu den Pflastersteinen des Deichwegs, aus deren Fugen Grasbüschel wuchsen. Unter der Masse der im Hintergrund aufgetürmten Häuser, die den oberen Teil des Bilds dominierte, und dem breiten, senkrecht geteilten Mittelstreifen des Gemäuers gingen die kleinen Figuren in der linken Ecke, gerade aus dem Schlagschatten tretend, fast verloren. Auf der Brüstung der Mauer saßen, hockten und standen Zuschauer. Einige lehnten sich ans Gesims, lässig zusammengescharrt waren sie, wie am Rang eines Theaters. Schaulustige stützten sich auch auf die Geländer entfernter Fenster. Auf verschiedene Schichten verteilt, Wasser, Kahn, Deich, Mauer, Hausfassaden, Rauchschwaden, Dachgeschosse, spielte sich ein Ereignis ab, das beim ersten Anblick in einen gewöhnlichen Stadtausschnitt zu passen schien und erst allmählich seine komplizierte Dramatik enthüllte. Die Arbeitenden, abgeschlossen in der langgestreckten Höhlung des Schiffsrumpfs, waren nach vorn gewandt. Der Deichweg war die Bühne für die Agierenden in einer Pantomime. Passanten und Händler waren von den Verkaufsständen des Markts zur Kaimauer gekommen, mit der Neugier, die ein Unglücksfall weckt. Doch nur ein paar von ihnen drückten Überraschung, Anteilnahme aus. Die anderen wohnten gleichgültig der kostenlosen Vorstellung bei, die wohl alltäglich war. Der Marktplatz war hinter der Erhöhung der Mauer nicht sichtbar. Die seitwärts gewehte Rauchwolke des einen Schornsteins hing darüber, ständig musste der brandige Geruch zwischen den Häusern liegen. Aus dem dicken Schornstein rechts stieg der Rauch zu den aufeinander gestülpten Dächern auf, die an der oberen Kante des Platz einen gestrichelten, von Krähen durchflatterten Abschnitt des Himmels freiließen. Bei all dem lag das Hauptmotiv, die Morgue, verlassen da, als habe sie gar nichts mit dem Anlass zum Bild zu tun. Da mochte sich irgendein Magazin erstrecken, am Kellergeschoss waren Bootsstangen um einen Anker zusammengestellt, an der Wand war eine Leine befestigt, darüber hingen Segeltücher. Wie es drinnen aussah, wussten Merillon und Géricault. Gleich würde der Tote auf einem der steinernen Tische in der Halle liegen, zwischen anderen Verendeten, zwischen namenlosen Selbstmördern, Verhungerten, unter Rauschgift umgekommenen, Hingerichteten. Die Menschen würden sich von der Mauer zurückziehen, der Kommerz würde weitergehen. Schwere, schräge Schatten, helle Flächen von Fassaden mit quadratischen Fensteröffnungen, waagrechte und senkrechte Linien, dazwischen winzige Gestalten, ein Erloschener, eine Gebrochene, ein hilfloses Kind, eine genau begrenzte Stadtansicht, ein Einblick in eine Vorhölle, die der betreten muss, der gewillt ist, den Weg durch die Erkenntnis zu gehen. Ich hatte mich lange mit Merillons Stich beschäftigt, hatte auch diesen in Ermangelung einer Reproduktion abgezeichnet. Am Sonntagnachmittag in meinem Zimmer an der Fleminggata saß ich über diesem in Paris angefertigten Papier, versuchte, mich eines weit zurückliegenden Gesprächs über den zweiten und dritten Gesang des Inferno zu entsinnen. Zur Verödung der letzten Monate hatte das Fehlen meiner Vertrauten Coppi und Heilmann gehört. Die Zeit, die ich benötigte, um zu mir selbst zu kommen, konnte auch jetzt aufgebracht werden. Immer ließen sich einige Stunden dem Tagesverschleiß abgewinnen. Doch hatten wir früher in unserem Kreis so miteinander übereingestimmt, dass alles, was wir aussprachen, gleich seine Erweiterung von anderer Seite fand. Jede Frage hatte zu Antworten und Gegenfragen geführt, an denen unser Denken sich schärfte. Allein mit meinen Überlegungen überkam ich oft ein Verzagen. Ich bemühte mich darum, mir Heilmanns Stimme vorzustellen, beim Deklamieren der Terzinen. Ich sah sein Gesicht, sah die Bewegungen seiner Lippen. Doch was ich hörte, blieb undeutlich, ließ sich nicht in Übereinstimmung mit meinen Gedanken bringen. Ich erlebte etwas von dem, was wir damals auf dem Friedhof der Hedwigs Gemeinde mit unseren Erörterungen vorweggenommen hatten, den Augenblick nämlich, in dem das Schwanken und Verwerfen beginnen muss, nach gefassten Vorsätzen, nach schon begonnenem Unternehmen. Das war am dunklen Hang, dort, wo der steile, raue Pfad abfällt. Mit Heilmann, Coppi hatte ich mich dort aufgehalten. Auch Eichmann, Jericho, Merion waren mir dort begegnet. Dies war der Zustand der Einsicht, dass wir abgewichen waren vom geraden Weg, was auch immer dies war, der gerade Weg. Und wenn es ihn vielleicht auch nie für uns gegeben hatte. Wir wussten nur, dass die Möglichkeit zu einer Rückkehr nicht vorhanden war und dass wir uns befreien mussten von unserer Furcht vorm Weitergehen. Ich rief Heilmann und Goppi an, durchs offene Fenster überm grünenden Krankenhauspark. Zwischen dem blühenden Gebüsch ging eine Schwangere hin und her. Der Führer einer vorbeirollenden Straßenbahn trat auf die Fußglocke vor einem über die Fahrbahn eilenden Menschen. »Wie hieß es?« rief ich. »Wie hieß es doch?« Als der Sprecher eingetreten war in die Stadt, von der aus der Weg sich hinabschraubte in die Unterwelt. Und da vernahm ich etwas von dem Schwall der Geräusche, die in wenigen Versen gebannt alle Verlorenheit, alles Exil enthielten. In Paris schon war dieses Tönen auf mich zugekommen, ohne dass ich noch dessen Herkunft zu bestimmen vermochte. Jetzt, über den knospenden Bäumen, unterschied ich die Einzelheiten in den Lautwirbeln, die durch die Luft trieben. Aus dem Klirren der eisernen Räder, dem Verklingen der Glocke, dem Rasseln der Automobilmotore, dem harten Aufschlagen der Schritte stieg ein Seufzen, ein einzelner Klageruf, an den sich viele gleichartige Stimmen schlossen, ein Schaben und Schlürfen entstand, wie bei einem dichten, endlosen Dahinziehen, zu hören war, wie Lippen sich öffneten, Zungen sich regten, Zähne knirschten und aufeinander stießen. Worte in allen Sprachen suchten sich aus dem Gemurmel hervor. Ein Pfiff, ein Zusammenklatschen von Händen, ein Schrei des Schmerzes, des Zorns, durchschnitt das Stammeln, Raunen und Singen. So bewegten sich schattenhaft die Verstoßenen voran, auf den Grenzfluss zu, den Acheron, über den uns ein Fährmann bringen würde, von einem Aussehen so entsetzlich, dass uns die Sinne schwänden. Doch sank ich nicht hin, wie vom Schlaf befallen, sondern sprang die Stufen hinab, im Gewinde des Treppenhauses, dessen Perlmuttfarbe von einem Netzwerk dünner Risse durchzogen war, darin einzelne Löcher und tief eingekratzte Streifen. Von Absatz zu Absatz fallend sah ich die Dächer der Hofgebäude aufwachsen und den Rathausturm verdecken. Die Flemminggata lief ich entlang, vorbei an der Fahrradwerkstatt, der Kohlenhandlung, den Schaufenstern voller Urnen und Särge, der graugrünen Bierhalle mit den reglos sitzenden an fleckigen Tischen, vorbei an der Fabrik, dem Plankenzaun und auf der Kungsbrücke übers breite Feld der Schienenstränge, über den Wald der Leitungsmasten. In der späten Nachmittagsstunde leuchtete die Sonne geradewegs in die Kungsgata hinein. Hinter mir aus den dunklen Blöcken am Ende der Straße stieg wieder der Turm des Rathauses auf, im Gegenlicht wie aus durchsichtigem Stoff. Zu den Seiten der Hauptstraße zogen die Spaziergänger mit langen Schatten hin und her in Strömungen, die aneinander vorbeispülten, hier und da Wellen, Soge bildeten, zur Stauung, Wendung und Drehung kamen, und in der Mitte, in entgegengesetzten Richtungen, glitten die gleißenden Automobile entlang, dazwischen die Straßenbahnen, aus deren Bug blendende Reflexe schossen und die eine zwei, eine elf im runden Zyklopenauge trugen. Durch das fließende, quirlende, sonntägliche Gedränge ging ich unter vorstoßenden Schildern die Kungsgata hinunter, seitwärts geneigt, Halbkreise schlagend zwischen den bestrahlten Leibern, die sich vor den Schaufenstern sammelten. In den Glaskästen zeigten Herren, unnachahmlich weltgewandt, die lockern Hosen, sportlichen Jacken, flauschigen Hemden, bunten Schlipse, leichten Schuhe und Sandalen, Regenmäntel, Filzhüte und Schirmmützen, die sie im Sommer zu tragen gedachten, während Damen, auch sie aus Kunststoff, sich ekstatisch windend, verführerisch lächelnd, ihre karierten Kostüme und seidenen Blusen, ihre helle Unterwäsche, geblümte Badebekleidung und ihren Kopfputz aus Blütenblättern und Schaum anpriesen. Über den Svea-Weg ging ich zu dem Bürogebäude an der Ecke, in dessen Kellern Hodan nach seiner Ankunft aus Norwegen einquartiert worden war. Drei Stockwerke unterhalb der Straße, in einem engen, stickig warmen Raum, lag er auf einem mit Wachstuch bezogenen Sofa, die Hände unterm Kopf verschränkt. Bis zu den Rohren, die an der Decke entlang liefen, erhoben sich Regale voller Akten und medizinischer Präparate. Eine Wand war angefüllt mit kleinen Gitterkäfigen, in denen Kaninchen schnüffelten und scharrten. Am Waschbecken bereitete eine Frau Kaffee zu, mit Laboratoriumsgeräten auf elektrischem Kocher. Die Genehmigung, als Arzt in Schweden zu arbeiten, hatte er nicht erhalten. Von der Kollegin Ottesen Jensen, die er seit seiner Tätigkeit in Berlin kannte und deren sexologisches Institut sich oben im Haus befand, war er aufgenommen worden, um ihr bei der Patientenberatung zu helfen. Als die Frau geflüchtete Pragerin, die ihm aus Oslo gefolgt war, das kochende Wasser durch den gefüllten Filter im Glastrichter goss, überlagerte der Geruch des Kaffees einige Augenblicke lang die scharfe Ausdünstung der Kaninchen, an denen Graviditätsproben und andere Untersuchungen vorgenommen wurden. »Worauf ich liege«, sagte Hodan, mir die Hand entgegenstreckend, »ist unser Hochzeitsbett.« Die Frau hob seinen Kopf an, flößte ihm das Getränk aus einer Retorte ein. Er täuschte mit heiserem Fauchen Zufriedenheit vor. »Geplant ist«, sagte er lachend, »dass ich mit meiner nicht geringen Erfahrung insgeheim im Verstoß gegen den Erlass der schwedischen Ärztekammer einen Korrespondenzdienst aufbaue.« Die Frau war zu einem hohen, metallenen Hocker gegangen. Dort saß sie reglos, wachsam. Aus den Käfigen kam das Wispern der Kaninchen. Ihre rosigen Nasenlöcher drückten sie ins Gitter. Ihre Ohren zuckten, ihre Schneidezähne blitzten auf. Päckchen von trockenem Gras hielten sie in den Pfoten. »Mit Münzenberg war es so«, sagte er, sich auf die Arme stützend, »dass sein Verhältnis zur Partei durch die fortwährenden Zusammenstöße mit Abusch, Eisler und Dahlem unhaltbar geworden war. Pieck, Dimitrov, Manuilski waren ihm anfangs gewogen. Ulbrichts Gruppe in Moskau arbeitete gegen ihn. Rechthaberei, Eifersucht von Seiten der Auslandsleitung. Eisler gab die Zeitung des Zentralkomitees heraus, die Internationale. Abusch war Chefredakteur der Roten Fahne. Die Blätter wurden nach Deutschland eingeschmuggelt, um den Zellen im Untergrund die Richtlinien zu vermitteln. Für sie war Münzenberg der große Konkurrent. Der hatte ihnen vorgehalten, dass sie die Kraft der deutschen Arbeiterklasse überschätzten. Der glaubte nicht daran, dass die Massen von sich aus die faschistische Diktatur stürzen würden. »Ihr habt immer noch nichts gelernt aus den Fehleinschätzungen vor 33«, konnte Münzenberg zu ihnen sagen. Da wurde er des Trotzkismus beschuldigt, weil Trotzki damals als einziger das Ausmaß der Gefahr erkannt hatte. Sie machten sich daran, Münzenbergs Vergangenheit zu fälschen. Er, der wie kein anderer der Partei Gelder eingebracht hatte, wurde zum Verbündeten des Kapitalismus erklärt. Als die Taktik der Volksfront betrieben wurde, schob man ihm die Schuld an ihrem Missglücken zu, weil er mit seinem Festhalten an der proletarischen Einheitsfront die Sozialdemokratie zurückstieße. Dabei gab es niemanden in der Partei, der geeignet gewesen wäre, wie er, Vertreter aller Schichten zur Zusammenarbeit heranzuziehen. Münzenberg hatte darauf gedrängt, einen Propagandaapparat zu errichten, der dem des Goebbels gewachsen sei. Er überschätze den Faschismus, bekam er zu hören. Er nehme, indem er sich vom Glauben an das Proletariat abwende, einen kleinbürgerlichen Standpunkt ein. Die Argumente, die auf ihn zukamen, waren widersprüchlich, verworren, irrational. Immer wieder warnte er davor, der Kampffähigkeit der Arbeiter in Deutschland Vertrauen zu schenken. Es habe sich gezeigt, dass die Arbeitenden nicht aus ihrem Klassenbewusstsein heraus handelten, sondern aufgrund propagandistischer Beeinflussung. Mittel müssten gefunden werden, um die Dumpfheit und Verbohrtheit, die reaktionäre Vergiftung, die in den Menschen gefördert wurde, um sie zur Teilnahme am Krieg vorzubereiten, zu brechen. Er sah sich imstande, die notwendige Aufklärung zu betreiben. Überheblichkeit, Führungsansprüche wurden ihm vorgeworfen. Darum ging es, um die Erhaltung der Gruppierung, die in sowjetischer Gunst stand.